Grüß Gott, Kinder. Also, der Pumuckl, der muss einfach alles ausprobieren. Ganz gleich, ob es ihm schadet oder nicht. Es ist wirklich schrecklich mit ihm. Diesmal war er auf Zigaretten neugierig. Na, ihr könnt euch vorstellen, dass das einem kleinen Kobold nicht gut bekommt. Bekommt es doch genau genommen schon erwachsenen Leuten nicht. Dabei wollte er eigentlich brav sein, weil der Meister Eder zwei alte Freunde zum Kartenspielen eingeladen und vorher zu ihm gesagt hat: Also, wenn's schön brav bist, na ja, kriegst hinterher die ganze Tafel Milchschokolade. Die ganze Tafel? Oh, ja, da bin ich ja gleich auf der Stelle brav. So. Ja, das heißt also, wenn ich erst probieren darf, ob die Schokolade auch wirklich zum Bravsein gut ist. Nein, ich hab gesagt hinterher. Ich kenn dich nämlich. Ja, du kennst mich, aber ich kenn die Schokolade nicht. Und deshalb muss ich sie erst mal kennenlernen. Und man lernt Schokolade am besten kennen, wenn man ein Stück davon versucht. Also von mir aus. Ja. Aber zuerst versprichst mir, dass du den ganzen Abend nicht eine einzige von den Spielkarten unterwirfst, gell? Nicht eine einzige von den Spielkarten. Also Klabauter Ehrenwort. Gut. Ja. Und dass du auch nicht eine Karte, die auf dem Tisch liegt, plötzlich woanders hinschiebst. Nein. Ein Kartenspiel ist nämlich eine Ehrensache. Nein, wenn da plötzlich eine Karte woanders ist, dann meint man, es hätte einer gemogelt. Nein, das soll niemand meinen. Auch hier gebe ich mein ganz großes Klabauter Ehrenwort. Also gut, nachher kriegst du ein Stückchen Schokolade zum Vorherprobieren. Ja. Na, was ist? Was hast du? Schmeckt ja sehr nach brav sein wollen. Aha. Und wann bekomme ich das nächste Stückel? Das nächste. In meinem Bauch, da ist nämlich noch so ein großes kleines Lückerl für ein Stückel. Das reimt sich. Ja, das kriegst du dann hinterher. Ja, hinterher. Wie lange ist hinterher? Ja, wenn wir mit den Spulen fertig sind und wenn du wirklich brav warst. Ja. Dauert ja nicht lang. Wir spulen nicht länger wie 2 bis 3 Stunden. Ja. Wir müssen schließlich ja alle morgen wieder arbeiten. Ne? Zwei bis drei Stunden. Ja. Das sind ja grässlich viele Stunden. Das sind ja so viele Stunden, dass man da inzwischen. Also, okay. Weißt du, ich habe ja schon gehört, dass öfter mal ein Klabauter mausetot verhungert war. Okay. Nur weil er so viele Stunden auf Schokolade warten muss. Ach, was du nicht sagst. Also, weißt, bevor dir das genauso geht. Nicht das, so soll es dem lieben Pumuckl nicht gehen. Nein. Und drum lege dir da ein Stück Brot. Und ein Zipferl Wurst da auf dem Küchentisch, das kannst du dann gegen den ärgsten Hunger essen. Ne? Können kann ich das schon, aber ob ich das auch mögen mag, das weiß ich nicht. Pumuckl, jetzt tu nicht lang rum. Weil nämlich Schokolade... Entweder nix. Entweder du bist brav, dann kriegst hinterher die Schokolade, oder ich sperre die Kleinen unter in die Werkstatt. Du kannst das aussuchen. Also gut, dann suche ich mir... Die Hinterher-Schokolade aus. Hinterher-Schokolade ist nämlich besser als Gleichwerkstatt. Ja. Obwohl Gleichschokolade und Hinterherwerkstatt das allerbeste wäre. Aber das darf ich mir ja leider nicht aussuchen. Na? Zu dumm ist es alles. Am Abend sind also Meister Eders Freunde, der Bernbacher Schorsch und der Schmidt Gustl gekommen. Sonst spielen die drei ja immer an ihrem Stammtisch Karten, aber das Lokal war in dieser Woche geschlossen. Nach der üblichen Begrüßung fingen die drei auch gleich zu spielen an. Auf Pumuckls Betteln hin hat der Meister Eder die Türe vom Wohnzimmer und die von der Küche nur angelehnt, sodass der kleine Kobold wenigstens die Stimmen hören konnte und sich nicht zu verlassen vorkam. Du bist dran, Schorsch. Wie heißt denn nachher das schöne Gespiel, hm? Meh, bei derer Karten. Heißt mir den Hund Schein? Schein? Gut, raus kommst du auch selber. Mhm. Schellen, das ist ein ganz dummer Name für einen Hund. Ihr werdet ja sehen, der hat die ganze Fletten. Der fieselt uns ab nach Strich und Faden. Was die alles haben, Hunde, Flöten, Faden. Dabei haben sie ganz dumme Papierkarten in der Hand und sonst nichts. Und den. Nur eure Reihe mit der Kugel. Die haben bestimmt auch keine Kugel. Das ist nämlich kein Kartenspiel, sondern ein Lügenspiel ist das. Jawohl. Herrschaften, wo bleibt's Geld so lang? Und wo bleibt die Schokolade so lang? Ach, das ist aber lang, langweilig. Und Durst habe ich auch schon. Naja, eigentlich hat der Meister Eder das Zuschauen nicht verboten. Wenn ich ein bisschen zuschaue und ein bisschen Bier vom Meister Eder Bier trinke und kein bisschen eine Karte anrühre, dann kriege ich trotzdem Bravheitsschokolade. Kann mich ja keiner sehen. Da kann ich ruhig ins Zimmer gehen. Oh, das reimt sich. Es kann mich keiner sehen. Ich kann ins Zimmer gehen. Und was sich reimt, das ist immer gut. Der Pumuckl ist also durch die spaltbreit geöffneten Türen geschlüpft und hat sich zuerst auf Meister Eders Stuhllehne und dann auf eine Tischkante gesetzt. Ganz brav. Den kleinen Schluck Bier, den der Pumuckl getrunken hat, hat niemand bemerkt. Und so wäre alles gut gegangen, wenn nicht einem der Herren die Zigaretten ausgegangen wären und deshalb der Meister Eder ihm die seinigen angeboten hätte. Versuch doch einmal von den meinigen. Die sind viel besser als alle anderen, dürft man's glauben. Viel leichter. Geh, das putzt dir doch, ey. Nein, ich sag dir, seit ich die Rauch mag ich keine andere mehr. Na, probier's halt einmal, Schorsch. Na ja, also nachher bediene ich mich halt, wenn's schon so anpreist. Na, Alter, probier. Na, was sagst du, Schorsch? Na, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Prima ist, sag ich dir. Ja, was ist? Bullen oder rauchen wir jetzt? Gut, du bist vorhin Gustl. Wie heißt's? Herz fürs, meine Herren. Ein Herzerl fürs Herzerl. Na, raus. Zeig, was du hast. Und schon waren die Herren wieder ins Spiel vertieft. Keiner merkte, dass nach einiger Zeit eine noch brennende halbe Zigarette aus dem Aschenbecher verschwand. Der Schorsch suchte zwar nach der Zigarette, da er aber nicht sicher war, ob er sie in der Aufregung des Spiels nicht doch zu Ende geraucht und ausgedrückt hatte, verlor er weiter keine Worte darüber. Der Pumuckl aber war mit der Zigarette in die Küche zurückgelaufen und beschnupperte sie von allen Seiten. Meister Eder hat gesagt, dass die viel besser ist als alle anderen. Prima ist sie, hat er gesagt. Warum soll der Pumuckl nicht mal was probieren, was so prima ist? Es riecht abscheulich. Aber vielleicht schmeckt Zigarette süß wie Schokolade und riecht bloß wie Zigarette. Vielleicht muss man überhaupt die Nase zuhalten, wenn man raucht. Obwohl ich eigentlich noch nie gesehen habe, dass der Meister Eder die Nase zuhält. Also jetzt mal ziehen ohne zugehaltene Nase. Das schmeckt abscheußlich. Wie kann man... Vielleicht mache ich was falsch. Vielleicht muss man erst hineinblasen und dann herausblasen. Das ist genauso schrecklich. Aber vielleicht wird es erst süß, wenn man oft dran zieht. Ja, ich glaube, so ist es. Ich muss ganz, ganz oft dran ziehen. Dann wird es wahrscheinlich ganz plötzlich ganz süß und besser wie alle anderen Zigaretten und prima. Ich bring gleich nur mein Hals! Bier. Mein Hals! Ich bring's Bier gleich! Kannst du inzwischen geben, Gustl? Pumuckl, was machst du denn? Um Himmels Willen! Was tust denn du mit der Zigarette noch? Ja, die brennt ja noch! Du brennst mir ja da ein Loch in die Tischplatte rein! Also, Zigarette brennt ein Loch in meinen Hals. Ja, sag, ja, hast du am Ende geraucht? Du bist ja... Ich glaube, dass die Zigarette mich raucht, oder? Ja, sag einmal, bist denn du nicht dümmer? Nein, ich bin genauso dumm wie du. Du rauchst ja auch. Ja, aber das ist doch was anderes. Ich bin doch ein erwachsener Mensch und mir bekommt manches, was dir nicht bekommt. Ja. Verstehst du das nicht? Ja. Komm her. Mir ist so komisch. Ja? Ihr habt getan, als ob die Zigaretten so gut schmecken. Oh mein. Ich sterbe. Jetzt wärst du gleich beim. Speiben und sterben. Na, Schmarrn, sterben tust nicht. Bitte, tu die Zigarette ganz weit weg. Mir ist so schlecht. Ja. Ich kann nie mehr Zigarette riechen, nie mehr. Und du darfst auch nie mehr rauchen. So was, dass du aber immer was anstellen musst. An alles Mögliche habe ich gedacht, dass du Karten versteckst, dass du was nun machst. Aber dass Zigaretten rauchst, nein, und das habe ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Und ich werde auch nie mehr daran denken. Nie mehr. Franz, wo bleibst du denn so lang? Ja, ich komm gleich. Ich muss wieder nie mehr pummeln. Und du lässt mich hier ganz alleine sterben. Ganz alleine den schrecklichen Zigaretten. tot. Oh, von Sterben ist er gar kein Red. Du, pass auf. Hummel, da. Na, jetzt ein Stadl. Pass auf, leg dich da her. Na, wird's dir gleich wieder besser. Da, schau. Da, Hummel, schau, da darfst du die Schokolade essen, sobald dir besser wird. Musst nicht warten, bis wir zum Ende gespült haben. Ich mag nie mehr Schokolade. Müssen wir die holen, Franz? Ist was? Die Karten werden kalt. Bleib ruhig da ein bisschen liegen, ich komm nachher schon wieder rüber, gell? Nein, nicht weggehen, bitte. Pummel, ich kann nicht anders. Was meinst du, was passieren darf, wenn ich denen sag, dass mein Kobold von einer Zigarette schlecht geworden ist? Nicht zum Ausdenken. Aber du kriegst ja schon wieder ein bisschen eine Farbe im Gesicht. Es wird dir gleich wieder gut, Pummel. Ja, ich komm schon. Nein, du kommst nicht. Ich habe auch keine Farbe im Gesicht. Ich habe überhaupt nichts mehr im Gesicht. Bloß noch meine Nase. Und die ist so blass. So, die Zigaretten schmeißen wir jetzt weg. Und das Fenster da machen wir auf. So. Ja, Pummel. Ah, du wärst schon wieder. Also, na, bis später, Pummel. Bleib da! Der Meister Eder ging trotzdem wieder zum Kartenspielen. Dem Pumuckl wurde es zwar tatsächlich allmählich wieder besser, trotzdem tat er sich fürchterlich leid. Der Meister Eder hatte offensichtlich gar kein Gefühl für seinen Kobold, der fast den schrecklichen Zigarettentod gestorben wäre. Und weil sich der kleine Kobold so leid tat und weil er wollte, dass der Meister Eder zu ihm in die Küche kommen sollte, begann er so jämmerlich, wie er nur konnte, zu stöhnen. Und so laut er konnte. Sollten die Männer nur alle vor Entsetzen erstarren. Nun, sie erstarrten keineswegs vor Schreck, aber sie hörten das Gestöhne. Sagt mal, was hat jetzt da gerade so komisch da? Geh, du hast das auch gehört. Ja. Wie wenn jemand stöhnen darf. Ah, geh, spielt's weiter. Das kann ein Katz im Speicher sein. Nein, das ist kein Katz. Und vom Speicher kommt das auch nicht. Ich spiele solo. Gras heißt's. Schorsch, du bist dran. Also jetzt, da muss man doch nachschauen, was das ist. Wenn ich nicht wisst, dass der Franz ein Jungsee ist und der Lohr in der Wohnung ist, dann würde ich sagen, da aus der Wohnung kommt's. Nein, Gustl, aus der Wohnung vom Franz kommt das nicht. Das kommt von der Straße rein. Ach, das geht uns doch nicht so, was auf der Straße passiert. Spitz weiter, ist er los. Geht's was weiter. Hast du gesagt, ist Trumpf? Gras. Vielleicht kommst du vom Hof draußen rein. Dass jemand im Hof liegt, dem schlecht ist, ich schau einmal hinaus. Okay, da ist nichts im Hof. Ja, erlaub's aber schon, dass ich einmal dein Fenster aufmache und schau. Ja. Hilfeleistung ist gesetzliche Pflicht, gell, das weißt du schon. Mhm. Siehst du was, Schorsch? Na, direkt vom Haus nicht, aber da beim Eingang vom Vorderhaus, da steht einer. Lass sehen. Hey gut. Der schwankt ja direkt. Da muss man helfen, wer weiß, was der hat. Also ich schau vor, was mit dem Mann los ist. Kommst mit, Gustl, für alle Fälle. Alle? Und was ist mit dir, Franz? Ich bleib da. Zwei klangen doch schon. Da bin ich jetzt wirklich neugierig, was dem fehlt, dass er gar so stimmt. Kaum waren die beiden Freunde draußen, ist natürlich der Meister Ed in die Küche gelaufen. Da hockte der Pumuckl auf dem Tisch, keineswegs dem Sterben nahe, und setzte gerade wieder zu einem neuen Stöhnkonzert an. Der Meister Eder durchschaute sofort das Theater, obwohl der Pumuckl schnell seinem Gesicht so einen richtig schönen, schmerzverzerrten Ausdruck zu geben versuchte. Okay, spar dir das. Ich hab mir schon beim ersten Stöhnerer gedacht, dass das ein Theater ist von dir. Das ist kein Theater, das ist alles ganz schrecklich echt. Also geh zu, ich kenn die lang nur. Ist langweilig und weil ich wieder reingegangen bin, hast du dir das ausgedacht, damit ich wieder rauskomme. Und das ist dir auch gelungen. Aber wenn doch mein ganzer Mund nach dieser scheußlichen Zigarette schmeckt und wenn ich doch immer noch keinen Appetit auf Schokolade habe und wenn es mir doch immer zwischendurch so im Hals wirkt und Also jetzt herauf. Und jetzt sind meine Freunde in den Hof rausgerinnt, weil soll ich meinen, dass da vorne am schlecht worden ist. Dabei ist einem ganz da hinten schlecht. Ich meine hier, in meinem Hals drin. Ja, das geschieht dir ganz recht. Warum musst du immer alles probieren, ohne erst zu fragen? Weil man beim vielen Fragen nie zum Probieren kommt und weil deine Freunde sehr dumm geschaut hätten, wenn ich gefragt hätte, oder nicht? Nein, mein Herr, ich stöhne nicht. Das Das heißt, ich stöhne schon, weil mein Hausschlüssel nicht mehr da ist. Einfach nicht mehr da. Ja, wen bringen Sie denn da? Das ist ja der Herr Wenzel vom Vorderhaus. Der ist ja völlig blau. Der Herr Eder? Ja? Wird mir sicher einen Hausschlüssel schreinen. Was schreinen? Schlüssel schreinen. Ja, Franz, der Herr hat unbedingt mitkommen wollen, ja. Weil er meint, du kannst ja mit dem Schlüssel helfen. So? Ja, war schon, der so gestehen hat. Ja, Herr Weinzierl, mit dem Schlüssel, da kann ich einer leider nicht helfen. Wo haben Sie denn den Hausschlüssel? Wo ich den Hausschlüssel habe. Ja, wo? Die Welt ist groß und weit. Ja, aber kein Schlüssel ist da. Sehr groß und sehr weit. Ja, Sie passen es auf, haben schon in Ihren sämtlichen Taschen nachgeschaut. Wahrscheinlich hat er ihn in der Tasche, meine Herren. In der Taschen. Ja, schauen Sie mal. Ich habe keine Taschen. Ich habe nichts. Ich bin leer. Leer bin ich. Nein, voll sind's, das ist alles. Nein. Da, schauen Sie mal. Da in der Manteltasche, schauen Sie her. Da ist er doch, der Haustürschlüssel. Da, ja. Raus damit. Da. Ja, da hat er ja. Das ist ja großartig. Ja. Okay. So, und jetzt ging es heim, Herr Wenzel. Schlafen Sie noch gut aus. Gute Nacht, Herr Wenzel. Ich danke den Herrn. Ja. Jawohl? Ja, bitteschön. Ich danke Ihnen. Ja, wir bringen noch vor. Ich glaube, das ist das Gescheitste, gell? Ah, wo? Der findet schon heim. Also, ich bin dafür, dass wir jetzt endlich weiterspielen. So spannend es der Pumuckl fand, mit diesem sich seltsam gebärdenden Menschen verwechselt worden zu sein, so langweilig fand er es, als die Spieler wieder zu ihren Karten zurückkehrten. Nun, er hätte ja eigentlich ins Bett gehen können, aber diese Vorstellung langweilte ihn noch mehr. So probierte er nach einiger Zeit aus, was wohl geschehen würde, wenn er jetzt wieder mal kräftig stöhnen würde. Und natürlich hörte man das wieder im Wohnzimmer, obwohl der Meister Eder diesmal die Türen zugemacht hatte. Also, habt ihr das jetzt gehört? Jetzt geht's wieder an. Ja, wir hätten den Herrn Weinzierl doch bis zu seiner Haustür begleiten sollen, damit er sicher reinkommt. Okay, lass doch den besoffenen Kerl. Also, mir macht das nervös, ich kann mir nicht helfen. Ja, mich schon auch, darfst mir's glauben. Ich steu jetzt das Radio, dass wir's nicht mehr hören. Nein, wenn's Radio geht, nachher kann ich nicht denken beim Spülen. Aber wenn das so weitergeht, dann kommen wir heute abends überhaupt nicht mehr dazu. Na, ich muss doch zum Fenster nachschauen. Vielleicht liegt der Weinzierl in seinem Suff im Hof draußen. Na? Wo liegt keiner draußen? Der Weinzierl ist weg. Ja, Kreuz, Birnbaum und Hollerstamm, wenn dies jetzt nicht gleich aufhört. Entschuldigt schon, aber da gibt's jetzt ein solches Donnerwetter. Sehr stark, Eder. Sehr stark, davon rührt sich wer. Ah, was sie da vorne rührt, das ist mir ganz wurscht. Da kommt eine Frau aus dem Vorderhaus. Die schaut da. Da muss doch was los sein. Hallo? Sie? Ist davon irgendwas passiert? Na, warum? Ja, weil da immer jemand so komisch stöhnt. Aber Sie nicht sagen. Ja, wo denn? Na, das ist die Hausmeisterin, die hat mir gerade noch gefällt. Die hat schon normalerweise eine Fantasie, dass man damit 5 Gruselfilme machen kann. Ja, schon den ganzen Abend muss da irgendjemand ganz schlecht gehen. Immer wieder hört man stöhnen, wir werden schon abkragen dann. Jesus, na ja, um Gottes Willen. Ja, was Sie nicht sagen. Geh, übertreib doch nicht so. Na ja, Schaurig hat schon gesagt. Ja, was machen wir denn da? Ja, vielleicht liegt irgendwo einer unterm Busch. Schauen Sie einmal darüber. Ich? Nein, ich schau nicht darüber. Plötzlich liegt da nachher die Leiche drin in einer Blutlache. Nein. Also geh, hören Sie doch auf. Erstens stöhnt der Leiche nicht und zweitens ist weder er nackert es noch wer ausgezogen hinterm Busch. Also erklären Sie, es ist überhaupt nichts los. Überhaupt nichts. Da ist wieder. Ja, da müssen wir was tun. Jetzt suchen wir aber den Hof ab. Ja, und vergesst den Hof der Nähe nicht und lasst ja kein Ekel aus. Also, Ede, ich verstehe dich wirklich nicht. Wie du da nur so sputten kannst. Okay, das bin ich wieder rein. Also, was heutzutage alles gibt, also ich fürcht mit's tot. Erst gestern wieder hat in der Zeitung drin gestanden. Und nun haben tatsächlich die Hausmeisterin und die beiden Freunde von Herrn Eder den Hof und den Keller durchsucht. Voller Hilfsbereitschaft. Aber auch mit einer gehörigen Portion Neugier und Sensationslust. wie wir alle wissen, vergeblich. Der Meister Eder aber war fuchsteufelswild vor Zorn auf dem Pumuckl. Und so hat er die Abwesenheit seiner Freunde zu einem gehörigen Donnerwetter benutzt. Jetzt sag einmal, was fällt dir eigentlich ein? Hältst du so dein Versprechen, dass du brav sein willst? Weißt du überhaupt, was du mit so einer saudummen Geschichte anrichten kannst? Die sind im Stand und holen die Funkstreife. Und von einem gemütlichen Abend ist überhaupt kein Rede mehr. Also warnen kann die, dass ich mit einem Kobold so geschlagen bin. Aber das Warnen ist ja auch nichts. Da hilft nur eins. Ich sperre die ein. Nein! Jawohl! Nein! Ich sperre die ein, und zwar wohin, wo stöhnen und fauchen und blären kannst, solange du willst. Nein, bitte, das tust du nicht. Das tue ich schon. Mir ist immer noch ganz, ganz scheußlich von der Zigarette. Ja. Schau mal, meine Nase, die ist noch fürchterlich blass. Ach, gar keine Spur. Rote Backen hast und Augen, die vor Bosheit bloß so glitzern. Vor Schmerz. Da kommst du her, eingesperrt wirst. Also, da komme ich ganz bestimmt nicht her. Da komme ich nicht einmal hin, nein. Ich sag dir's im Guten. Ich fange jetzt doch nicht an, dass ich Fangermandel mit dir sprich. Komm her, sage ich. Nein, das tue ich lieber nicht. Nein, aber ich verspreche dir, dass ich kein bisschen mehr nehme. Auf dein Versprechen, da Pfeife. Du hast heute Abend schon mal dein Versprechen gebrochen. Aber gut, wenn du nicht herkommst, die da wische ich schon. Du, pass auf, da gehst du her. Also wart nur, Birscherl, wenn ich die da wisch. In den hintersten Schrank vom hintersten Keller hin sperre ich die ein. Nein, das tust du nicht. Doch, doch. Lieber hüpfe ich ja zum Fenster hinaus und bleib die ganze Nacht im dunklen Hof. Jawohl, bleibst du gleich da? Nein, ich bleibe nicht gleich da. Um Himmels Willen. Jetzt ist er Pfeigrott zum Fenster hinausgekupft. Der Meister Eder hat schleunigst die Augen geschlossen. Und damit ist der Pumuckl unsichtbar geworden und heil im Hof gelandet. Die Küche liegt ja immerhin im ersten Stock. Jetzt aber war es der Meister Eder, der käsebleich vor Schreck war. Mei, hoffentlich ist ihm jetzt nichts passiert. Hoffentlich habe ich die Augen schnell genug zugemacht. Ah, da kommen die anderen wieder. Jetzt kann ich einen Pumuckl nicht mehr sehen. Ja, und ich weiß nicht, ob er sich vielleicht weh durch hat. Pumuckl, sag schnell, bist gut runtergekommen. Sag schnell, bevor die anderen kommen. Eder! Ja? Hast du was gesehen? Wir haben nichts gefunden. Nein, gar nichts sehe ich. Allmählich glaube ich, dass du ein Nachtspinst in der Gegend umeinander läuft. Ja, also, wir haben die Hausmeisterin bis zum Wohnungstier heimbringen müssen, so fürchte ich dich jetzt. Aber jetzt wird sie gespült und da kann schreien von mir, als wer mag. Ja, der hat's Karten her. Und so setzten sich die Herren wieder an ihr Kartenspiel und bald hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Das heißt, nur die Gemüter vom Gustl und Schorsch. Meister Eders Gemüt wurde immer unruhiger. Er gab gar nicht mehr richtig auf das Spiel Acht, weil er ständig an den Pumuckl im dunklen Hof dachte. Geh, Eder, du hättest doch Farb bekennen müssen. Du hast doch nur ein Herz hinten. Also, ja, entschuldigt's. Ja, vorhin hast du auch schon eine Skizze gemacht. Was ist denn? Was heißt denn, Eder? Ah, nix. Er darf's uns glauben. Im Hof ist niemand. Wir haben ganz genau geschaut. Und es ist auch nichts mehr zu hören. Das versteht sie nicht. Wie heißt das Spiel? Herz. Wie oft muss ich das jetzt nur sagen? Ach so, ja. Herz heißt es, ja. Entschuldigt Sie. Ich muss einmal schnell zum Fenster nachschauen, gell? Was du jetzt was gehört, Schorsch? Ich nicht. Na, ich auch nicht. Ja, jetzt sag doch grad, was du hast, Eder. Nein, ich sehe nicht, jedenfalls nicht vom Fenster aus. Ja, wen denn um Himmels Willen? Seid's mir nicht besser, aber ich muss in den Hof unterschauen. Jetzt weiß ich nicht, spielst du oder spinnen wir? Ja. Wir vorhin da draußen was gewimmert hat, dass wir gemeint haben, es haben's jemand abgeragelt, da bist du drunter geblieben und so hast du uns ausgelacht. Und jetzt, wo es ganz still ist, da tust du, als passiert Wunder was draußen. Das kann ich euch nicht erklären. Entschuldigt bitte und schaut's mir ja nicht zum Fenster aus, wenn ich im Hof bin, sonst... Ja. Kann ihn natürlich nicht mehr sehen. Ja, wen denn um Himmels Willen? Jetzt aber hab ich auch was gehört. Ja, aber das hat ganz anders gelungen als wir vorhin. Gott sei Dank. Na, können wir jetzt weiterspielen. Da ist nichts passiert, das stimmt noch. Ja, aber willst du nicht gerade deswegen runtergehen, Hof? Ja, weil ich nichts gehört hab. Aber jetzt, wo ich wieder was gehört hab, ist ja alles in Ordnung. Wir dürfen jetzt ja bloß auf keinen Fall mehr reagieren. Aber das klingt doch wie wenn ein Lausbub Versteckerl spielt. Siehst du es? Du hast es erraten, Gustl. Das ist nämlich ein Lausbub. Und was für einer? Wohnt der nebenan? Ja, genau nebenan. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Warum hast du uns nachher suchen lassen vorhin? War das wie man vorher von dem gleichen Safratzen? Leider, ja. Also, weißt du, dass du uns so auf den Arm genommen hast? War das Gespür am Ende ausgemacht? Nein, das war nicht ausgemacht. Ehrenwort. Ja, dem tat ich aber morgen meine Meinung sagen. Verlasst euch drauf. Dem sag ich's auch morgen. Morgen? Ja. Dem sag ich's noch heute. Du Bams, du Elendiger! Wenn du nicht gleich mit deinem Huhu und deinem Unsinn aufhörst, dann komm ich und reiß dir beide Ohren aus, verstanden? So, vielleicht wird das. Und jetzt spielen wir weiter, meine Herren. Ihr werdet es kaum glauben, aber das hat tatsächlich gewirkt. Der Pumuckl hat nämlich große Angst um seine großen Ohren. Er zog es vor, durch das Werkstattfenster zu klettern und sich ganz still und leise in sein Bett zu legen. Und als der Meister Eder, nachdem die Freunde gegangen waren, nach ihm schaute, da schnarchte der Pumuckl gewaltig. Ein bisschen zu gewaltig. Aha, da bist du also. Ja, schnarch nur. Ich merke schon, dass du noch wach bist. Also weißt, es ist schon allerhand, dass du... Ich träume gerade von sowas Schönem. Was? Bitte nicht wecken. Glaub ja nicht, dass du einfach so da kannst, wie du willst, gell? Also erstens, sag ich dir, gell, dass wenn du das denkst, ist nur mal passiert, dann bist du die längste Zeit bei mir gewesen. Und zweitens sag ich dir, dass mir das ja... Hier, ich blamier bin für meine Freunde, nicht wahr? Also... Tut mir leid, dass ihr Meister Eders Moralpredigt nicht hören könnt. Nun, ich glaube, dass ihr darauf auch nicht besonders neugierig seid. Strafpredigten sind nie sehr unterhaltsam. Der Meister Eder hat es auch bald aufgegeben, denn plötzlich war der Pumuckl wirklich eingeschlafen. Da ist er dann auch in sein Schlafzimmer gegangen. Vorher aber hat er noch die Schokolade aus der Küche geholt und hat sie weggesperrt. Und ich glaube, dass der kleine Kobold jetzt eine Zeit lang warten muss, bis er wieder ein Stück davon bekommt. Und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das hört ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.